Die Sonne scheint kalt in mein Gesicht. Gefühle regen sich nicht. Ich stehe vor deinem Grab. Tränen fallen auf die Erde. Es ist schon 2 Jahre her. Doch seitdem bin ich innerlich zerstört. Mit dir hab ich alles verloren. Mein Herz ist eingefroren. Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Seit du weg bist, fühle ich mich so leer. Wünschte, du kommst wieder her. Lieg nachts wach, weil ich so sehr frier. Ich weiß nur die Unendlichkeit. Wird uns wieder vereint. Doch bis dahin werd ich weinen. Denn ich bleibe allein. Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Wo sind die Tage, als die Sonne noch warm war? Ich stehe vor dem Abgrund. Er lacht mir zu, mein dich zu sehen. Bist das du? Hör auf, mich zu quälen. Ich kann nicht mehr und spring dir hinterher.